Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Einleitung. Was heißt und zu welchem Ende studiert man Kulturgeschichte? Willkommen zur zweiten Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Da wir letztens in den Genuss einer recht ausführlichen Einleitung gekommen sind, möchte ich mich heute kurz fassen. Wer die erste Folge versäumt haben sollte, kann selbige unter der URL no-na.net/Friedell online nachhören. Anders als beim vorigen Mal befindet sich der Kommentarteil diesmal am Ende der Sendung. Womit ich auch schon umstandslos das Wort an meine heutigen Gäste Gabriele Heckel und Doron Rabinovici übergeben möchte. Alle Geschichte ist Legende. Denn mag man noch so viele neue Quellen aufschließen, es sind niemals lebendige Quellen. Sobald ein Mensch gestorben ist, ist er der sinnlichen Anschauung ein für allemal entrückt. Nur der tote Abdruck seiner allgemeinen Umrisse bleibt zurück. Und sofort beginnt jener Prozess der Inkrustation, der Fossilisierung und Petrifizierung. Selbst im Bewusstsein derer, die noch mit ihm lebten. Er versteinert. Er wird legendär. Bismarck ist schon eine Legende und Ibsen ist im Begriff, eine zu werden. Und wir alle werden einmal eine sein. Bestimmte Züge springen in der Erinnerung ungebührlich hervor, weil sie sich ihr aus irgendeinem oft ganz willkürlichen Grunde besonders einprägten. Es bleiben nur Teile und Stücke. Das Ganze aber hat aufgehört zu sein, ist unwiederbringlich hinabgesunken in die Nacht des Gewesenen. Die Vergangenheit zieht einen Schleiervorhang über die Dinge, der sie verschwommener und unklarer, aber auch geheimnisvoller und suggestiver macht. Alles verflossene Geschehen erscheint uns im Schimmer und Duft eines magischen Geschehens. Eben hierin liegt der Hauptreiz aller Beschäftigung mit der Historie. Jedes Zeitalter hat ein bestimmtes, nur ihm eigentümliches Bild von allen Vergangenheiten, die seinem Bewusstsein zugänglich sind. Die Legende ist nicht etwa eine der Formen, sondern die einzige Form, in der wir Geschichte überhaupt denken, vorstellen, nacherleben können. Alle Geschichte ist Sage, Mythos und als solcher das Produkt des jeweiligen Standes unserer geistigen Potenzen, unseres Auffassungsvermögens, unserer Gestaltungskraft, unseres Weltgefühls. Nehmen wir zum Beispiel den Vorstellungskomplex griechisches Altertum. Es ist zunächst dagewesen als Gegenwart, als Zustand für die, die ihn miterlebten und miterlitten. Und da war etwas höchst Strapaziöses, Verdächtiges, Ungarantiertes, von heute auf morgen kaum zu berechnendes, etwas, wovor man sehr auf der Hut sein musste und das doch sehr schwer zu fassen war, im Grunde nicht der unendlichen Mühe wert, die man darauf verwandte und doch unentbehrlich, denn es war ja das Leben. Aber schon den Menschen der römischen Kaiserzeit erschien das frühere Griechentum als etwas unbeschreiblich Hohes, Helles und Kräftiges, sinnvoll und gefestigt in sich Ruhendes, ein unerreichbares Paradigma glücklicher Reinheit, Einfachheit und Tüchtigkeit, eine Wünschbarkeit ersten Ranges. Dann im Mittelalter wurde es etwas Trübes, Graues, bleifarbig Zerflossenes, höchst Unheimliches und von Gott Gemiedenes, eine Art Erdhölle voll Gier und Sünde, ein düsteres Theater der Leidenschaften. In der Vorstellung der deutschen Aufklärung wiederum war das alte Griechenland eine Art natürliches Museum, ein praktischer Kursus der Kunstgeschichte und Archäologie. Die Tempel, Antikensäle, die Marktplätze, Glyptotheken, ganz Athen eine permanente Freiluftausstellung, alle Griechen entweder Bildhauer oder deren wandelnde Modelle, stets in edler und anmutiger Positur, stets weise und wohltönende Reden auf den Lippen, ihre Philosophen, Professoren der Ästhetik, ihre Frauen, heroische Brunnenfiguren, ihre Volksversammlungen, lebende Bilder. An die Stelle dieser ebenso verehrungswürdigen wie langweiligen Gesellschaft hat das Fernes-Jäckel den problematischen, ja hysterischen Griechen gesetzt, der nichts weniger als maßvoll, friedlich und harmonisch war, sondern von höchst bunter, opalisierender und gemischter Zusammensetzung, verstört von einem tiefen, hoffnungslosen Pessimismus und gejagt von einer pathologischen Hemmungslosigkeit, die seine asiatische Herkunft verrät. Zwischen diese so heterogenen Auffassungen schoben sich zahlreiche Übergänge, Unterarten und Schattierungen, und es wird eine der Aufgaben unserer Darstellung sein, dieses interessante Farbenspiel des Begriffs Antike etwas genauer zu veranschaulichen. Jedes Zeitalter, ja fast jede Generation, hat eben ein anderes Ideal, und mit dem Ideal ändert sich auch der Blick in die einzelnen großen Abschnitte der Vergangenheit. Er wird, je nachdem zum verklärenden, vergoldenden, hypostasierenden Blick oder zum vergiftenden, schwärzenden, obtraktierenden, zum bösen Blick. Die geistige Geschichte der Menschheit besteht in einer fortwährenden Uminterpretierung der Vergangenheit. Männer wie Cicero oder Wallenstein sind tausendfach urkundlich bezeugt, haben genaue und starke Spuren ihres Wirkens in einer Fülle von Einzelheiten hinterlassen, und doch weiß bis zum heutigen Tage noch niemand, ob Cicero ein seichter Opportunist oder ein bedeutender Charakter, ob Wallenstein ein niedriger Verräter oder ein genialer Realpolitiker gewesen ist. Keinem der Männer, die Weltgeschichte gemacht haben, ist es erspart geblieben, dass sie gelegentlich Abenteurer, Scharlatane, ja Verbrecher genannt wurden. Man denke an Mohammed, Luther, Cromwell, an Julius Caesar, Napoleon, Friedrich den Großen und hundert andere. Nur von einem einzigen hat man dies noch nie zu behaupten gewagt, indem wir aber eben darum keinen Menschen, sondern den Sohn Gottes erblicken. Homunculus und Aphorion. Das Beste am Menschen, sagt Goethe, ist gestaltlos. Ist es also schon bei einer einzelnen Individualität fast unmöglich, das letzte Geheimnis ihres Wesens zu entriegeln und das Gesetz, wonach sie angetreten, zu enthüllen? Um wie viel absurder muss ein solches Unternehmen bei Massenbewegungen, Taten der menschlichen Kollektivseele sein, in denen sich die Kraftlinien zahlreicher Individualitäten kreuzen? Schon die Biologie, die es doch immerhin noch mit klar umgrenzten Typen zu tun hat, ist keine exakte Naturwissenschaft mehr und lebt von allerlei der philosophischen Mode unterworfenen Hypothesen. Wo das Leben beginnt, hört die Wissenschaft auf. Und wo die Wissenschaft beginnt, hört das Leben auf. Die Lage des Historikers wäre also vollkommen hoffnungslos, wenn sich ihm nicht ein Ausweg böte, der in einem anderen Wort Goethes angedeutet ist. Den Stoff sieht jedermann vor sich, den Gehalt findet nur der, der etwas dazu zu tun hat. Oder, um statt zwei goethischer Aperçus zwei goethische Gestalten zur Erläuterung heranzuziehen, der Historiker, der wissenschaftlich bloß aus dem Stoff Geschichte aufbaut, ist Wagner, der in der Retorte den lebensunfähigen, blutlosen Homunculus hervorbringt. Der Historiker, der Geschichte gestaltet, indem er etwas aus eigenem hinzutut, ist Faust selbst, der durch die Vermählung mit dem Geist der Vergangenheit den blühenden Aphorion erzeugt. Dieser ist freilich ebenso kurzlebig wie Homunculus, aber aus dem entgegengesetzten Grunde, weil zu viel Leben in ihm ist. Geschichte wissenschaftlich behandeln wollen, sagt Spengler, ist im letzten Grunde immer etwas Widerspruchsvolles. Natur soll man wissenschaftlich traktieren, über Geschichte soll man dichten. Alles andere sind unreine Lösungen. Der Unterschied zwischen dem Historiker und dem Dichter ist in der Tat nur ein gradueller. Die Grenze, vor der die Fantasie Halt zu machen hat, ist für den Historiker der Stand des Geschichtswissens in Fachkreisen, für den Dichter der Stand des Geschichtswissens im Publikum. Die Poesie ist auch nicht völlig frei in der Gestaltung historischer Figuren und Begebenheiten. Es gibt eine Linie, die sie ohne Gefahr nicht überschreiten kann. Ein Drama zum Beispiel, das Alexander den Großen als Feigling und seinen Lehrer Aristoteles als Ignoranten schildern würde und die Perser im Kampf gegen die Mazedonier siegen ließe, würde dies mit dem Verlust der ästhetischen Wirkung bezahlen. In der Tat besteht auch immer ein sehr intimer Zusammenhang zwischen den großen Bühnendichtern und den maßgebenden Geschichtsquellen ihres Zeitalters. Shakespeare hat den Cäsar Plutarchs dramatisiert, Shaw den Cäsar Mommsens. Shakespeares Königsdramen spiegeln das historische Wissen des englischen Publikums im 16. Jahrhundert ebenso genau wider wie Strindbergs Historien die Geschichtskenntnisse des schwedischen Lesers im 19. Jahrhundert. Goethes Götz und Hauptmanns Florian Geyer erscheinen uns heute als fantastische Bilder der Reformationszeit. Als sie neu waren, galten sie nicht dafür, denn sie fußten beide auf den wissenschaftlichen Forschungen und Anschauungen ihrer Zeit. Kurz, der Historiker ist nichts anderes als ein Dichter, der sich den strengsten Naturalismus zum unverbrüchlichen Grundsatz gemacht hat. Geschichtsromane. Die zünftigen Gelehrten pflegen allerdings alle historischen Werke, die sich nicht mit dem geistlosen und unpersönlichen Zusammenschleppen des Materials begnügen, hochnasig Romane zu nennen. Aber ihre eigenen Arbeiten entpuppen sich nach höchstens 1 bis 2 Generationen ebenfalls als Romane. Und der ganze Unterschied besteht darin, dass ihre Romane leer, langweilig und talentlos sind und durch einen einzigen Fund umgebracht werden können, während ein wertvoller Geschichtsroman in dem, was seine tiefere Bedeutung ausmacht, niemals überholt werden kann. Herodot ist nicht überholt, obgleich er größtenteils Dinge berichtet hat, die heute jeder Volksschullehrer zu widerlegen vermag. Montesquieu ist nicht überholt, obgleich seine Werke voll von handgreiflichen Irrtümern sind. Herder ist nicht überholt, obgleich er historische Ansichten vertrat, die heute für dilettantisch gelten. Winckelmann ist nicht überholt, obgleich seine Auffassung vom Griechentum ein einziger großer Missgriff war. Burckhardt ist nicht überholt, obgleich der heutige Papst für klassische Philologie, Wilamowitz Möllendorf, erklärt hat, dass seine griechische Kulturgeschichte für die Wissenschaft nicht existiert. Denn wenn sich selbst alles, was diese Männer lehrten, als unrichtig erweisen sollte, eine Wahrheit wird doch immer bleiben und niemals überholt werden können. Die der künstlerischen Persönlichkeit hinter dem Werk stand, des bedeutenden Menschen, der diese falschen Bilder erlebte, sah und gestaltete. Wenn Schiller, 10 Seiten beseelter deutscher Prosa, über eine Episode des Dreißigjährigen Kriegs schreibt, die sich niemals so zugetragen hat, so ist das für die historische Erkenntnis fruchtbarer als 100 Seiten Richtigstellungen nach neuesten Dokumenten ohne philosophischen Gesichtspunkt und in barbarischem Deutsch. Wenn Carlyle die Geschichte der Französischen Revolution zum Drama eines ganzen Volkes steigert, das, von mächtigen Kräften und Gegenkräften manisch vorwärts getrieben, sein blutiges Schicksal erfüllt, so mag man das einen Roman und sogar einen Kolportageroman nennen, aber die geheimnisvolle Atmosphäre von unendlicher Bedeutsamkeit, in die dieses Dichterwerk getaucht ist, wirkt wie eine magische Isolierschicht, die es durch die Zeit rettet. Und ist die kompetenteste Geschichtsdarstellung, die wir bis zum heutigen Tage vom Mittelalter besitzen, nicht Dantes unwirkliche Höllenvision? Und auch Homer? Was war er anderes als ein Historiker mit ungenügender Quellenkenntnis? Dennoch wird er in aller Ewigkeit Recht behalten, auch wenn sich eines Tages herausstellen sollte, dass es überhaupt kein Troja gegeben hat. Alles, was wir von der Vergangenheit aussagen, sagen wir von uns selbst aus. Wir können nie von etwas anderem reden, etwas anderes erkennen als uns selbst. Aber indem wir uns in die Vergangenheit versenken, entdecken wir neue Möglichkeiten unseres Ichs, erweitern die Grenzen unseres Selbstbewusstseins, machen wir neue, obschon gänzlich subjektive Erlebnisse. Dies ist der Wert und Zweck allen Geschichtsstudiums. Möglichste Unvollständigkeit. Wollten wir das bisherige in einem Satz zusammenfassen, so könnten wir vielleicht sagen: Was wir in diesem Buche zu erzählen versuchen, ist nichts als die heutige Legende von der Neuzeit. In vielen gelehrten Werken findet sich im Vorwort die Bemerkung: Möglichste Vollständigkeit war natürlich überall angestrebt. Ob mir dies restlos gelungen, mögen die verehrten Fachkollegen entscheiden. Mein Standpunkt ist nun genau der umgekehrte. Denn ganz abgesehen davon, dass ich die verehrten Fachkollegen natürlich gar nichts entscheiden lasse, möchte ich im Gegenteil sagen, möglichste Unvollständigkeit war überall angestrebt. Man wird vielleicht finden, dies hätte ich gar nicht erst anzustreben brauchen, es wäre mir auch ohne jedes Streben mühelos gelungen. Dennoch verleiht ein solcher bewusster Wille zum Fragment und Ausschnitt, Akt und Torso, Stückwerk und Bruchwerk, jeder Darstellung einen ganz besonderen stilistischen Charakter. Wir können die Welt immer nur unvollständig sehen. Sie mit Willen unvollständig zu sehen, macht den künstlerischen Aspekt. Kunst ist subjektive und parteiische Bevorzugung gewisser Wirklichkeitselemente vor anderen, ist Auswahl und Umstellung, Schatten- und Lichtverteilung, Auslassung und Unterstreichung, Dämpfer und Drücker. Ich versuche nur immer ein einzelnes Segment oder Bogenstück, Profil oder Bruststück, eine bescheidene Vedute ganz großer Zusammenhänge und Entwicklungen zu geben. Pars pro toto. Diese Figur ist nicht die unwirksamste und unanschaulichste. Oft wird ein ganzer Mensch durch eine einzige Handbewegung, ein ganzes Ereignis durch ein einziges Detail schärfer, einprägsamer, wesentlicher charakterisiert als durch die ausführlichste Schilderung. Kurz, die Anekdote in jederlei Sinn erscheint mir als die einzig berechtigte Kunstform der Kulturgeschichtsschreibung. Dies hat schon der Vater der Geschichte gewusst, von dem Emerson sagt, weil sein Werk unschätzbare Anekdoten enthält, ist es bei den Gelehrten in Missachtung geraten. Aber heutzutage, wo wir erkannt haben, dass das Denkwürdigste an der Geschichte ein paar Anekdoten sind und uns nicht mehr beunruhigen, wenn etwas nicht langweilig ist, gewinnt Herodot wieder neuen Kredit. Dies scheint auch die Ansicht Nietzsches gewesen zu sein. Aus drei Anekdoten ist es möglich, das Bild eines Menschen zu geben. Und die Absicht Montaigns? Bei meinen geplanten Untersuchungen über unsere Sitten und Leidenschaften werden mir die Beweise aus der Fabel, wofern sie nur nicht gegen alle Möglichkeit verstoßen, ebenso willkommen sein wie die aus dem Reiche der Wahrheit. Vorgefallen oder nicht vorgefallen, zu Rom oder zu Paris, Hinz oder Kunz begegnet. Es ist immer ein Zug aus der Geschichte der Menschheit, den ich mir aus dieser Erzählung zur Warnung oder Lehre nehme. Ich bemerke ihn, ich benutze ihn, sowohl nach Zahl wie nach Gewicht. Und unter den verschiedenen Lesarten, die zuweilen eine Geschichte hat, bevorzuge ich für meine Absicht die sonderbarste und auffallendste. Übertreibung. Dies führt uns zu einer zweiten Eigentümlichkeit aller fruchtbaren Geschichtsdarstellung, der Übertreibung. Die besten Porträts, sagt Macaulay, sind vielleicht die, in denen sich eine leichte Beimischung von Karikatur findet, und es lässt sich fragen, ob nicht die besten Geschichtswerke die sind, in denen ein wenig von der Übertreibung der dichterischen Erzählung einsichtsvoll angewendet ist. Das bedeutet einen kleinen Verlust an Genauigkeit, aber einen großen Gewinn an Wirkung. Die schwächeren Linien sind vernachlässigt, aber die großen und charakteristischen Züge werden dem Geist für immer eingeprägt. Die Übertreibung ist das Handwerkszeug jedes Künstlers und daher auch des Historikers. Die Geschichte ist ein großer Konvexspiegel, in dem die Züge der Vergangenheit mächtiger und verzerrter, aber umso eindrucksvoller und deutlicher hervortreten. Mein Versuch intendiert nicht eine Statistik, sondern eine Anekdotik der Neuzeit, nicht ein Matrikelbuch der modernen Völkergesellschaft, sondern ihre Familienchronik oder, wenn man will, ihre Chronik scandaleuse. Hierarchie der Kulturgebiete. Trägt demnach die Kulturgeschichte, was ihren Inhalt anlangt, einen sehr lückenhaften und fragmentarischen, ja einseitigen Charakter, so ist von ihrem Umfang das gerade Gegenteil zu fordern. Zum Gebiet ihrer Forschung und Darstellung gehört schlechterdings alles, sämtliche menschlichen Lebensäußerungen. Wir wollen uns die einzelnen Ressorts in einer kurzen Übersicht vergegenwärtigen, wobei wir zugleich versuchen, eine Art Wertskala aufzustellen. Selbstverständlich ist dies das erste und das letzte Mal, dass wir uns einer solchen Schubfächermethode bedienen, die bestenfalls einen theoretischen Wert hat, im Praktischen aber vollständig versagt, denn es ist ja gerade das Wesen jeder Kultur, dass sie eine Einheit bildet. Wirtschaft. Den untersten Rang in der Hierarchie der menschlichen Betätigungen nimmt das Wirtschaftsleben ein, worunter alles zu begreifen ist, was der Befriedigung der materiellen Bedürfnisse dient. Es ist gewissermaßen der Rohstoff der Kultur, nicht mehr. Als solcher freilich sehr wichtig. Es gibt allerdings eine altbekannte Theorie, nach der die materiellen Produktionsverhältnisse den gesamten sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess bestimmen sollen. Die Kämpfe der Völker drehen sich nur scheinbar um Fragen des Verfassungsrechts, der Weltanschauung, der Religion, und diese ideologischen sekundären Motive verhüllen wie Mäntel das wirkliche primäre Grundmotiv der wirtschaftlichen Gegensätze. Aber dieser extreme Materialismus ist selber eine größere Ideologie als die verstiegensten idealistischen Systeme, die jemals ersonnen worden sind. Das Wirtschaftsleben, weit entfernt davon, ein adäquater Ausdruck der jeweiligen Kultur zu sein, gehört genau genommen überhaupt noch gar nicht zur Kultur, bildet nur eine ihrer Vorbedingungen und nicht einmal die vitalste. Auf die tiefsten und stärksten Kulturgestaltungen, auf Religion, Kunst, Philosophie, hat es nur einen sehr geringen bestimmenden Einfluss. Die homerische Dichtung ist der Niederschlag des griechischen Polytheismus. Euripides ein Abriss der griechischen Aufklärungsphilosophie. Die gotische Baukunst eine vollkommene Darstellung der mittelalterlichen Theologie. Bach der Extrakt des deutschen Protestantismus. Ibsen ein Kompendium aller ethischen und sozialen Probleme des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Aber manifestiert sich in Homer und Euripides in auch nur entfernt ähnlichem Maße das griechische Wirtschaftsleben, in der Gotik das mittelalterliche, in Bach und Ibsen das moderne? Man kann sagen, und man hat es oft genug gesagt, dass Shakespeare ohne den Aufstieg der englischen Handelsmacht nicht denkbar gewesen wäre. Aber kann man mit derselben Berechtigung behaupten, der englische Welthandel sei ein Ferment seiner Dramatik, ein Bestandteil seiner poetischen Atmosphäre? Oder ist etwa Nietzsche eine Übersetzung der emporblühenden deutschen Großindustrie in Philosophie und Dichtung? Er hat gar keine Beziehung zu ihr, nicht die geringste, nicht einmal die des Antagonismus. Und gar von den Religionen zu behaupten, dass sie ebenfalls nur den jeweiligen durch die Produktionsverhältnisse bedingten sozialen Zustand widerspiegeln, ist eine Albernheit, die lächerlich wäre, wenn sie nicht so gemein wäre. Gesellschaft. Über dem Wirtschaftsleben erhebt sich das Leben der Gesellschaft, mit ihm in engem Zusammenhang, aber nicht identisch. Diese letztere Ansicht ist zwar häufig vertreten worden, und selbst ein so scharfer und Weiterdenker wie Loretz von Stein neigt ihr zu. Aber der Fall liegt doch etwas komplizierter. Zweifellos sind die einzelnen Gesellschaftsordnungen ursprünglich aus Güterverteilung hervorgegangen. So geht die Feudalmacht im Wesentlichen auf den Grundbesitz zurück, die Macht der Bourgeoisie auf den Kapitalbesitz, die Macht des Klerus auf den Kirchenbesitz, aber im Laufe der geschichtlichen Entwicklung verschieben sich die Besitzverhältnisse, während die gesellschaftliche Struktur bis zu einem gewissen Grade erhalten bleibt. Das zeigt die Erscheinung jeder Art von Aristokratie. Der Geburtsadel war längst nicht mehr die wirtschaftlich stärkste Klasse, also noch immer die gesellschaftlich mächtigste war. Es gibt heute auch schon eine Art Geldadel, der von den Besitzern der alten, durch Generationen vererbten Vermögen repräsentiert wird. Diese nehmen in der Gesellschaft einen weit höheren Rang ein als die meist viel begüterten neuen Reichen. Ferner gibt es einen Beamtenadel, einen Militäradel, einen Geistesadel, lauter Gesellschaftsschichten, die sich niemals durch besondere wirtschaftliche Macht ausgezeichnet haben. Und ebenso wenig fließt die privilegierte Stellung der Geistlichkeit aus ökonomischen Ursachen. Staat. Noch weniger als die Gesellschaft lässt sich der Staat mit der Wirtschaftsordnung identifizieren. Wenn man sehr oft behauptet hat, dass dieser nichts sei als die feste Organisation, die sich die bestehenden ökonomischen Verhältnisse in Form von Verfassungen, Gesetzen und Verwaltungssystemen gegeben haben, so hat man dabei vergessen, dass jedem Staatswesen, auch dem unvollkommensten, eine höhere Idee zugrunde liegt, die es mehr oder weniger rein zu verwirklichen sucht. Sonst wäre das Phänomen des Patriotismus unerklärlich. In ihm kommt die Tatsache zum Ausdruck, dass Staat eben keine bloße Organisation, sondern ein Organismus ist, ein höheres Lebewesen mit eigenen, oft sehr absurden, aber immer sehr reellen Daseinsbedingungen und Entwicklungsgesetzen. Er hat einen Sonderwillen, der mehr ist als die einfache mechanische Summation aller Einzelwillen. Er ist ein Mysterium, ein Monstrum, eine Gottheit, eine Bestie, was man will. Aber er ist ganz unleugbar vorhanden. Deshalb haben die Empfindungen, die die Menschen diesem höheren Wesen entgegenbrachten, immer etwas Überlebensgroßes, Pathetisches, Monomanisches gehabt. Nicht bloß im Altertum, wo Staat und Religion bekanntlich zusammenfielen, und im Mittelalter, wo der Staat der Kirche untergeordnet war, aber eben dadurch eine religiöse Weihe empfing, sondern auch in der Neuzeit hat der Bürger im Vaterland in wechselnden Formen immer irgendetwas Sakrosanktes erblickt. Dies hat zu einer sehr einseitigen Überschätzung der politischen Geschichte geführt. Noch im 18. Jahrhundert ist Weltgeschichte nichts gewesen als Geschichte derer Potentatum. Und noch vor einem Menschenalter sagte Treitschke: Die Taten eines Volkes muss man schildern. Staatsmänner und Feldherren sind die historischen Helden. Bis vor kurzem hat man unter Geschichte nichts verstanden als eine stumpfe und taube Registrierung von Truppenbewegungen und diplomatischen Winkelzügen, Regentenreihen und Parlamentsverhandlungen, Belagerungen und Friedensschlüssen. Und auch die geistvollsten Historiker haben nur diese alleruninteressantesten Partien des menschlichen Schicksalswegs erforscht, aufgezeichnet, zum Problem gebracht. Sie sind aber gar keines oder doch nur ein sehr subalternes. Sie sind die einförmige Wiederholung der Tatsache, dass der Mensch zur einen Hälfte ein Raubtier ist, roh, gierig, verschlagen und überall gleich. Sitte. Selbst wenn man die Geschichtsbetrachtung ausschließlich auf das Staatsleben beschränken wollte, wäre die Behandlungsart der politischen Historiker, die sich lediglich um Kriegsgeschichte und Verfassungsgeschichte zu kümmern pflegen, zu eng. Denn sie müsste zumindest noch die Entwicklung der Kirche und des Rechts umfassen, zwei Gebiete, die man bisher immer den Spezialhistorikern überlassen hat. Und dazu kommt noch der höchst wichtige Kreis aller jener Lebensäußerungen, die man unter dem Begriff der Sitte zusammenzufassen pflegt. Gerade hier in Kost und Kleidung, Ball und Begräbnis, Korrespondenz und Couplet, Flirt und Komfort, Geselligkeit und Gartenkunst – offenbart sich der Mensch jedes Zeitalters in seinen wahren Wünschen und Abneigungen, Stärken und Schwächen, Vorurteilen und Erkenntnissen, Gesundheiten und Krankheiten, Erhabenheiten und Lächerlichkeiten. Wissenschaft, Kunst, Philosophie, Religion. Im Reich des Geisteslebens, dem wir uns nunmehr zuwenden, nimmt die unterste Stufe die Wissenschaft ein, zu der auch alle Entdeckung und Erfindung sowie Technik gehört, die nichts ist als auf praktische Zwecke angewendete Wissenschaft. In den Wissenschaften stellt jede Zeit sozusagen ihr Inventar auf, eine Bilanz alles dessen, wozu sie durch Nachdenken und Erfahrung gelangt ist. Über ihnen erhebt sich das Reich der Kunst. Wollte man unter den Künsten ebenfalls eine Rangordnung aufstellen, obgleich dies ziemlich widersinnig ist, so könnte man sie nach dem Grade ihrer Abhängigkeit vom Material anordnen, wodurch sich die Reihenfolge Architektur, Skulptur, Malerei, Poesie, Musik ergeben würde. Doch ist dies mehr eine schulmeisterhafte Spielerei. Nur so viel wird sich mit einiger Berechtigung sagen lassen, dass die Musik in der Tat den obersten Rang unter den Künsten einnimmt, als die tiefste und umfassendste, selbstständigste und ergreifendste, und dass unter den Dichtungsgattungen das Drama die höchste Kulturleistung darstellt, als eine zweite Weltschöpfung, die Gestaltung eines in sich abgerundeten, vom Dichter losgelösten und zugleich zu lebendiger Anschauung vergegenwärtigten Mikrokosmos. Als der Kunst völlig ebenbürtig ist die Philosophie anzusehen, die, sofern sie echte Philosophie ist, zu den schöpferischen Betätigungen gehört. Sie ist, wie schon Hegel hervorgehoben hat, das Selbstbewusstsein jedes Zeitalters und darin himmelweit entfernt von der Wissenschaft, die bloß ein Bewusstsein der Einzelheiten ist, wie sie die Außenwelt rhapsodisch und ohne höhere Einheit den Sinnen und der Logik darbietet. Darum hat auch Schopenhauer gesagt, der Hauptzweig der Geschichte sei die Geschichte der Philosophie. Eigentlich ist diese der Grundbass, der sogar in die andere Geschichte hinübertönt und auch dort aus dem Fundament die Meinung leitet, diese aber beherrscht die Welt. Daher ist die Philosophie eigentlich und wohlverstanden auch die gewaltigste materielle Macht, jedoch sehr langsam wirkend. Und in der Tat ist die Geschichte der Philosophie das Herzstück der Kulturgeschichte. Ja, wenn man den Begriff, den ihr Schopenhauer gibt, in seinem vollen Umfang nimmt, die ganze Kulturgeschichte, denn was sind dann Tonfolgen und Schlachtordnungen? Röcke und Reglements, Vasen und Versmaße, Dogmen und Dachformen, anderes als geronnene Zeitphilosophie. Die Erfolge der großen Eroberer und Könige sind nichts gegen die Wirkung, die ein einziger großer Gedanke ausübt. Er springt in die Welt und verbreitet sich stetig und unwiderstehlich mit der Kraft eines Elementarereignisses, einer geologischen Umwälzung. Nichts vermag sich ihm entgegenzustemmen, nichts vermag ihn ungeschehen zu machen. Der Denker ist eine ungeheure, geheimnisvolle Fatalität. Er ist die Revolution, die wahre und wirksame neben 100 Wesenlosen und Falschen. Der Künstler wirkt schneller und lebhafter, aber nicht so dauerhaft. Der Denker wirkt langsamer und stiller, aber dafür umso nachhaltiger. Lessings philosophische Streitschriften zum Beispiel in ihrer federnden Dialektik und musierenden Geistigkeit sind heute noch moderne Bücher, aber seine Dramen haben schon eine dicke Staubschicht. Racines und Molières Figuren wirken heute auf uns wie mechanische Gliederpuppen, wie auf Draht gezogene Papierblumen, wie rosa angemalte Zuckerstängel. Aber die freie und starke Luzidität eines Descartes, die grandiose und hintergründige Seelenanatomie eines Pascal hat für uns noch ihre volle Frische. Ja, selbst die Werke der griechischen Tragiker haben heute ihren Patina-Überzug, der vielleicht ihren Kunstwert erhöht, aber ihren Lebenswert vermindert, während die Dialoge Platos gestern geschrieben sein könnten. Die Spitze und Krönung der menschlichen Kulturpyramide wird von der Religion gebildet. Alles andere ist nur der massive Unterbau, auf dem sie selbst thront, hat keinen anderen Zweck, als zu ihr hinanzuführen. In ihr vollendet sich die Sitte, die Kunst, die Philosophie. Die Religion, sagt Friedrich Theodor Fischer, ist der Hauptort der geschichtlichen Symptome, der Nilmesser des Geistes. Wir gelangen somit zu folgender Übersicht der menschlichen Kultur. Der Mensch, handelnd in Wirtschaft und Gesellschaft, Staat und Recht, Kirche und Sitte, denkend in Entdeckung und Erfindung, Wissenschaft und Technik, gestaltend in Kunst, Philosophie, Religion. Wollten wir uns die Bedeutung der einzelnen Kulturgebiete in einem Gleichnis veranschaulichen, das natürlich ebenso hinkt wie alle anderen, so könnten wir das Ganze im Bilde des menschlichen Organismus zusammenfassen. Dann entspräche das Staatsleben dem Skelett, das das grobe, harte und feste Gerüst des Gesamtkörpers bildet, das Wirtschaftsleben dem Gefäßsystem, das Gesellschaftsleben dem Nervensystem, die Wissenschaft dem ausfüllenden Fleisch und bisweilen auch dem überflüssigen Fett, die Kunst den verschiedenen Sinnesorganen, die Philosophie dem Gehirn und die Religion der Seele, die den ganzen Körper zusammenhält und mit den höheren unsichtbaren Kräften des Weltalls in Verbindung setzt, beide auch darin ähnlich, dass ihre Existenz von kurzsichtigen und stumpfsinnigen Menschen oft geleugnet wird. Der Stein der Weisen. Die Geschichtswissenschaft, richtig begriffen, umfasst demnach die gesamte menschliche Kultur und deren Entwicklung. Sie ist stete Auffindung des Göttlichen im Weltlauf und darum Theologie. Sie ist Erforschung der Grundkräfte der menschlichen Seele und darum Psychologie. Sie ist aufschlussreichste Darstellung der Staats- und Gesellschaftsformen und darum Politik. Sie ist die mannigfaltigste Sammlung aller Kunstschöpfungen und darum Ästhetik. Sie ist eine Art Stein der Weisen, ein Pantheon aller Wissenschaften. Sie ist zugleich die einzige Form, in der wir heute noch zu philosophieren vermögen, ein unerschöpflich reiches Laboratorium, in dem wir die leichtesten und lohnendsten Experimente über die Natur des Menschen anstellen können. Der Repräsentativmensch. Jedes Zeitalter hat einen bestimmten Fundus von Velleitäten, Befürchtungen, Träumen, Gedanken, Idiosynkrasien, Leidenschaften, Irrtümern, Tugenden. Die Geschichte jedes Zeitalters ist die Geschichte der Taten und Leiden eines bestimmt niemals so dagewesenen, niemals so wiederkehrenden Menschentypus. Wir könnten ihn den Repräsentativmenschen nennen. Der Repräsentativmensch, das ist der Mensch, der nie empirisch erscheint, aber doch das Diagramm, den morphologischen Aufriss darstellt, der allen wirklichen Menschen zugrunde liegt. Die Urpflanze gleichsam, nach der alle gebildet sind oder wie in der Tierwelt die einzelnen lebenden Exemplare, den Raubtiertypus, den Nagertypus, den Wiederkäuertypus übereinstimmend, aber niemals völlig rein verkörpern. Jede Zeit hat ihre bestimmte Physiologie, ihren charakteristischen Stoffwechsel, Ihre besondere Blutzirkulation und Pulsfrequenz, Ihr spezifisches Lebenstempo, Ihre nur Ihr eigentümliche Gesamtvitalität, ja sogar Ihre individuellen Sinne, eine Optik, Akustik, Neurotik, die nur Ihr angehört. Die Geschichte der verschiedenen Arten des Sehens ist die Geschichte der Welt. Es gilt Johannes Müllers Lehre von den spezifischen Sinnesenergien, wonach die Qualität unserer Empfindungen nicht von der Verschiedenheit der äußeren Reize, sondern von der Verschiedenheit unserer Aufnahmeapparate bestimmt wird, auch für die Geschichtsbetrachtung fruchtbar zu machen. Die Wirklichkeit ist immer und überall gleich, nämlich unbekannt. Sie affiziert aber stets andere Sinnesnerven, Netzhäute, Hirnlappen, Trommelfelle. Dieses Bild von der Welt wandelt sich mit fast jeder Generation. Wir sehen dies daran, dass sogar das scheinbar Unveränderlichste, die Natur, fortwährend andere Gestalten annimmt. Sie ist einmal feindselig, wild und grausam und einmal einladend, intim und idyllisch, einmal exuberant und schwellend und einmal karg und asketisch, einmal pittoresk und zerfließend und ein andermal scharf konturiert und feierlich stilisiert. Sie erscheint abwechselnd, als die klarste logische Zweckmäßigkeit und als unfassbares Mysterium, als bloße dekorative Staffage für den Menschen und als der grenzenlose Abgrund, in den er versinkt, als das Echo, das alle seine Gefühle gesteigert wiederholt, und als eine stumme Leere, die er überhaupt kaum bemerkt. Wenn ein Zauberer käme, der die Gabe hätte, das Netzhautbild zu rekonstruieren, das eine Waldlandschaft im Auge eines Atheners aus der Zeit des Perikles abgezeichnet hat, und dann das Netzhautbild, das ein Kreuzritter des Mittelalters von derselben Waldlandschaft empfing, es würden zwei ganz verschiedene Gemälde sein. Und wenn wir dann selber hingingen und den Wald anblickten, wir würden weder das eine noch das andere Bild in ihm wiedererkennen. Ja, diese Tyrannei des Zeitgeistes geht sogar so weit, dass selbst die fotografische Kamera, dieser angeblich tote Apparat, der scheinbar ganz passiv und mechanisch das Lichtbild einträgt, unserer Subjektivität unterworfen ist. Auch das Objektiv ist nicht objektiv. Es ist nämlich eine ebenso unerklärliche wie unleugbare Tatsache, dass jeder Fotograf, ganz wie der Maler, immer nur sich selbst abbildet. Ist er ein ungebildetes und geschmackloses Vorstadtgehirn, so werden in seine Kamera lauter vulgäre und kitschige Figuren eintreten. Ist er ein kultivierter, künstlerisch sehender Mensch, so werden seine Bilder vornehmen, zarten Stichen gleichen. Infolgedessen werden spätere Zeiten in unseren Fotografien ebenso wenig eine naturalistische Wiedergabe unserer äußeren Erscheinung erblicken, wie in unseren Gemälden. Sie werden ihnen wie ungeheuerliche Karikaturen vorkommen. Doron Rabinovici zu Egon Friedell und seinem Geschichtsbild. Es ist relativ klar, dass er hinzielt auf ein Gesamtbild, auf ein geschlossenes, auf ein abgeschlossenes Bild. Und im Zentrum dieses wird dann ein Mensch stehen, aber nicht irgendeiner, sondern der Künstler, der Genie, der Handelnde und Schaffende, der Schöpferische. Wird es wohl kaum auf der Universität heute gesehen. Es war aber wohl ein sehr wichtiges in seiner Zeit und ich glaube, dieses Geschichtsbild war wichtiger als das der damals modernen Historiker. Was er hier schildert, ist ein Blick, der ganz eindeutig antimaterialistisch ist, der die Geniegestalt sucht und wir wissen, wie diese Suche endete. Das kann man schon auch sagen, obwohl wir das ihm nicht vorwerfen wollen. Was vielleicht schon modern ist und interessant in seinem Herangehen, ist der Gedanke, dass jede Zeit ihre Welt anders sieht, ein anderes Bild davon abgibt. Modern ist er sicher darin, dass er sich auf die Kunst beruft. Das ist etwas, was heute möglicher ist, auch im Universitären, weil immer mehr interdisziplinär gearbeitet wird und außerdem, weil der Kunst auch zugebilligt wird, zu forschen, also einen Blick zu werfen und weil der Historiker nicht davon ausgeht heute, wie ein Märchenerzähler uns zu erzählen, wie es wirklich war. Insofern kann der Schriftsteller auch erzählen, wie es gewesen sein könnte oder wie es gewesen sein wird, weil er auch nur ein Narrativ ist. Das heißt, in diesem Punkt ist Friedell sehr modern, weil der Historiker nicht mehr auf dem Podest ist und der Künstler eine Möglichkeit darstellt. Allerdings der Künstler selbst ist auch nicht mehr auf diesem Podest, auf dem er vorher war, auf dem sich Friedell durchaus sah. Er hat vollkommen recht, dass Schiller über eine Zeit mehr aussagt, indem er etwa eine Begegnung schildert, die nicht stattgefunden hat zwischen der Königin Elisabeth und Mary Stuart, als so manche historische Abhandlung, in der irgendwelche Zahlen, Statistiken wiedergegeben werden. Und nicht nur sagt er mehr, wie es gewesen ist, sondern er sagt auch mehr darüber, wie es gesehen sein wird. Das ist sicher, dieser Gedanke ist sicher noch stärker geworden. Und zwar auch deswegen, weil es innerhalb der Wissenschaft nicht so gut möglich ist, die Sprache kritisch zu beleuchten, die letztlich die Sprache der Handelnden, der Herrschenden und der Verbrecher ist. Derer, die etwas gemacht haben wie eben Kriege, Schlachten, Massenmorde. Um sich dem zu nähern auf eine andere Art und Weise, ist Kunst notwendig. Dieser Gedanke ist heute viel klarer. Hinzu kommt aber noch etwas, nämlich dass der Historiker immer zufrieden sein wird, mehr als zufrieden, wenn es ihm gelingt, ein Standardwerk zu schaffen. Wohingegen der Schriftsteller, wenn er nichts als Standard geschafft hat, sehr unzufrieden ist. Sicher ist es auch so, dass die materialistische Sicht auch relativiert ist durch die Entwicklungen des 20. Jahrhunderts. Denn es sind gewisse Dinge ja nicht zu erklären. Es ist tatsächlich die Massenbasis, der Erfolg des Faschismus, nicht allein durch Materialismus, durch materialistische Erklärungen verstehbar. Und gleichzeitig ist der Massenmord auch nicht so zu verstehen. Hier gibt es eine Grenze sogar des Verstehens. Und gleichzeitig gibt es andere Erklärungsmodelle, denn die rein materialistische Auffassung tut ja so, als kämen wir mit einem Beruf auf die Welt. Wir kommen aber nicht in einer Klasse auf die Welt, sondern zunächst einmal gibt es andere Dinge, die uns auch noch bestimmen. Das bedeutet noch nicht, dass wir in eine idealistische Richtung kommen, aber es gibt verschiedene Blickwinkel und es gibt sehr unterschiedliche Erklärungsmodelle, die jetzt nebeneinander stehen. Ich glaube, dass Friedell nicht verantwortlich gemacht werden kann für die Suche nach dem Führer. Aber in dem Text spricht er doch von dem exemplarischen Menschen. Also von einem, der da kommt und alles in sich vereint, der alle Vektoren der Gesellschaft bündelt, der die Bilanz eines Zeitalters ist. Und diese Idealisierung des einen bedeutet letztlich aber, oder wird führen, oder führt auch heute zur Negierung des Individuums, nämlich in seiner Vielfalt und in seiner Verschiedenheit und in seinen Schwächen und in der Art und Weise, wie ihm begegnet werden kann. Ich denke, da sind aber auch widersprüchliche Momente, nämlich wenn ich das Subjekt suche, das eine Subjekt, und wenn ich sage, das ist einzigartig, und wenn ich auch sage, der Mensch ist einzigartig, aber gleichzeitig sage, es gibt diesen einen repräsentativen Menschen und es gibt dieses eine Genie, dann haben sich letztlich die verschiedenen Individuen, die es gibt, die aber nicht das Prinzip des Individuums schlechthin repräsentieren, diesem unterzuordnen. Das ist eine Logik, die, wenn man sie weiterdenkt, ist das relativ klar. Wenn es diesen einen gibt, auf den das Zeitalter wartet, und wenn es diesen Zeitgeist gibt, der waltet, dann hat natürlich Demokratie große Beschränkungen. Denn dann geht es um was anderes. Dann geht es darum, die Geschichte weiterzutreiben. Und das ist sicherlich in der Philosophie des Idealismus, in der deutschen Philosophie ja angelegt. Oder zumindest in Teilen von ihr. Es ist, was er da schreibt, eine Äußerung, und ich zögere, ihn verantwortlich zu machen für mehr, zumal er ja auch ein Opfer dieser Entwicklung ist. Aber es ist halt eine Stimme, die in diesem Chor hineinpasst. Eine Stimme in einem nicht demokratischen Chor, in einem Ruf nach nicht demokratischen Verhältnissen letztlich, weil es auf etwas anderes hinzielt. Es gibt natürlich auch tatsächlich einen Widerspruch, den er erlebt, und das ist die Frage, was ist die Position des Künstlers in dieser Gesellschaft? Will der Künstler Demokratie? Und das Interesse, das eigene Interesse, ist nicht so eindeutig. Denn einerseits braucht er den Freiraum. Er braucht die Nischen der Demokratie. Andererseits erlebt diese Generation bereits, was es bedeutet, wenn zum Beispiel Fotografie zur Kunst wird, in diesem Abschnitt ist das bereits erwähnt, oder erlebt bereits, was es bedeutet, wenn die Leute nicht mehr in die Oper, sondern ins Kino strömen. Und diese Generation von Künstlern diskutiert das sehr kontrovers. Die einen hoffen darauf, dass das Kino die Aufklärung bringt. Die anderen fürchten dieses Zwielicht, diese Projektionen, und sehen darin eigentlich ein schummriges Etablissement des Mobs. Ich glaube, das ist einer der Punkte, die da diskutiert werden. Glaubt jemand in diesem Kreis an Demokratie? Wir haben die Diskussion bis heute, und nicht zu Unrecht, sprechen wir über Quoten und sagen, dass ganz bestimmte Ausformungen dessen, was Masse ist, nicht unbedingt demokratischer ist. Also in diesem Bereich ist das keine abgeschlossene Diskussion.